Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tag der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben.